Zum Tag der Sonne gab das ugandische nationale Juche-Ideologie-Studentenkomitee das historische Schreiben von Genossen Kim Jong-un an die Lehrer und Studenten der Kim Il-sung-Universität aus Anlass des 70. Gründungstages der Universität über die Hauptaufgabe der Kim Il-sung-Universität in der neuen Ära der koreanischen Revolution in Broschüre heraus.